Wunderlich. Was will der Sultan? Was? Ich bin auf Geld gefasst und er will Wahrheit. Wahrheit. Und will sie so, so bar, so blank, als ob die Wahrheit Münze wäre. Ja, wenn auch uralte Münze, die gewogen ward, das ginge noch. Allein so neue Münze, die nur der Stempel macht, die man aufs Brett nur zählen darf, das ist sie doch nun nicht. Wie Geld in Sack, so striche man in Kopf auch Wahrheit ein. Wer ist denn hier der Jude, ich oder er? Doch wie? Sollte er auch wohl die Wahrheit nicht in Wahrheit fordern? Zwar der Verdacht, dass er die Wahrheit nur als Falle brauche, wäre auch gar zu klein. Zu klein? Was ist für einen Großen denn zu klein? Ich muss behutsam gehen. Und wie das, so ganz Stockjude sein zu wollen, geht schon nicht. Und ganz und gar nicht Jude geht noch minder. Das kann mich retten. Nicht die Kinder bloß speist man mit Märchen ab. Er kommt. Er komme nun. Ich komm dir doch nicht so geschwind zurück. Hm? So rede. Es hört uns keine Seele. Möcht auch doch die ganze Welt uns hören. So gewiss ist Nathan seiner Sache. Ach, das nenn ich einen Weisen. Nie die Wahrheit zu verhehlen, für sie alles auf das Spiel zu setzen, Leib und Leben, Gut und Blut. Ja. Ja, wenn's nötig ist und nutzt. Doch, Sultan, ehe ich mich dir ganz vertraue, erlaubst du wohl, dir ein Geschichtchen zu erzählen? Warum das nicht? Ich bin stets ein Freund gewesen von Geschichtchen gut erzählt. Na, gut erzählen, das ist nun wohl eben meine Sache nicht. Schon wieder so stolz bescheiden? Mach, erzähl, erzähle. Vor grauen Jahren lebt ein Mann in Osten, der einen Ring von unschätzbarem Wert aus lieber Hand besaß. Der Stein war ein Opal, der 100 schöne Farben spielte und hatte die geheime Kraft, vor Gott und Menschen angenehm zu machen, wer in dieser Zuversicht ihn trug. Was Wunder, dass ihn der Mann in Osten darum nie vom Finger ließ und die Verfügung traf, auf ewig ihn bei seinem Hause zu erhalten. Nämlich so. Er ließ den Ring von seinen Söhnen dem Geliebtesten und setzte fest, dass dieser wiederum den Ring von seinen Söhnen dem vermache, der ihm der Liebste sei, und stets der Liebste ohn Ansehen der Geburt in Kraft allein des Rings das Haupt der Fürst des Hauses werde. Verstehe mich, Sultan. Ich verstehe dich. Weiter. So kam nun dieser Ring von Sohn zu Sohn auf einen Vater endlich von 3 Söhnen, die alle 3 ihm gleich gehorsam waren. Die alle 3 erfolglich gleich zu lieben sich nicht entbrechen konnte. Nur von Zeit zu Zeit schien ihm bald der, bald dieser, bald der dritte, so wie jeder sich mit ihm allein befand und sein ergießend Herz die anderen 2 nicht teilten, würdiger des Ringes, den er denn auch einem jeden die fromme Schwachheit hatte zu versprechen. Allein es kam zum Sterben und der gute Vater kommt in Verlegenheit. Er schmerzt ihn, 2 von seinen Söhnen, die sich auf sein Wort verlassen, so zu kränken. Was zu tun? Er sendet in geheim zu einem Künstler, bei dem er nach dem Muster seines Ringes 2 andere bestellt. Und weder Kosten noch Mühe sparen, heißt sie jenem gleich, vollkommen gleich zu machen. Das gelingt dem. Da er ihm die Ringe bringt, kann selbst der Vater seinen Musterring nicht unterscheiden. Froh und freudig ruft er seine Söhne, jeden insbesondere, gibt jedem insbesondere seinen Segen und seinen Ring und stirbt. Du hörst doch, Sultan. Ich höre. Komm mit deinem Märchen noch bald zu Ende. Ich bin zu Ende.

So sagte der bescheidene Richter. Gott. Gott. Saladin, wenn du dich fühlest, dieser weisere, versprochene Mann zu sein... Ich staub. Ich nichts. Oh Gott. Was ist dir, Sultan? Nathan. Lieber Nathan. Die tausend Jahre deines Richters sind noch nicht um. Sein Richterstuhl ist nicht der meine. Geh. Geh. Aber sei mein Freund. Und weiter hätte Saladin mir nichts zu sagen? Nichts. Nichts? Ich hätte noch Gelegenheit gewünscht, dir eine Bitte vorzutragen. Rede. Ich komme von einer weiten Reise, auf welcher ich Schulden eingetrieben. Fast habe ich des baren Gelds zu viel. Die Zeit beginnt bedenklich wiederum zu werden. Und ich weiß nicht recht, wo sicher damit hin. Da dachte ich, ob nicht du vielleicht, weil doch ein naher Krieg des Geldes immer mehr erfordert, etwas brauchen könntest. Nathan, ich will nicht fragen, ob Al-Hafi schon bei dir gewesen. Will nicht untersuchen, ob dich nicht sonst ein Argwohn treibt, mir dieses Erbieten freierdings zu tun. Ein Argwohn? Ich bin ihn wert. Ich musste nur gestehen, dass ich im Begriffe war... Doch nicht das Nämliche an mich zu suchen. Allerdings. So wäre uns beiden ja geholfen. Dass ich aber dir alle meine Barschaft nicht kann schicken, das macht der junge Templer. Du kennst ihn ja. Ihm habe ich eine große Post vorher noch zu bezahlen. Habe ich doch diesen Jüngling ganz vergessen. Kennst du ihn? Wo ist er? Wieso weißt du nicht, wie viel von deiner Gnade für ihn, durch ihn, auf mich geflossen? Er mit Gefahr des neu erhaltenen Lebens hat meine Tochter aus dem Feuer gerettet. Er? Hat er das? Das hätte wohl mein Bruder auch getan, dem er so ähnelt. Ist er denn noch hier? So bring ihn her. Geh, hol ihn. Augenblicks. Und bei dem anderen bleibt es doch auch. Ich bin umsonst geflohen. Umsonst. Und weiter konnte ich doch auch nichts als fliehen. Nun komm, was kommen soll. Ist das nun Liebe? So liebt der Tempelritter freilich. Liebt der Christ das Judenmädchen freilich. Was tut's? Ich habe in dem gelobten Lande der Vorurteile mehr schon abgelegt. Was will mein Orden auch? Der Tempelherr ist tot, war von dem Augenblick an tot, der mich zu Saladins Gefangenen machte. Der Kopf, den Saladin mir schenkte, wäre mein alter, ist ein neuer, der von allem nichts weiß, was jenem eingeplaudert ward, was jenen band. Mit ihm beginne ich so zu denken, wie mein Vater hier gedacht muss haben, wenn man Märchen nicht von ihm mir vorgelogen. Sein Beispiel bürget mir für seinen Beifall. Und an wessen Beifall liegt mir denn sonst? An Nathans? Da kommt er, kommt mit Hast, glüht heitere Freude. Hey, Nathan! Wie, seid ihr's? Ihr habt sehr lange euch bei dem Sultan aufgehalten. So lange nun wohl nicht. Ach, wahrlich, Kurt, der Mann steht seinem Ruhm. Sein Ruhm ist bloß ein Schatten. Doch lasst vor allen Dingen euch geschwind nur sagen... Was? Er will euch sprechen, will, dass ungesäumt ihr zu ihm kommt. Begleitet mich nur nach Hause, wo ich noch für ihn erst etwas anders zu verfügen habe. Und dann, so gehen wir. Nathan, euer Haus betrete ich wieder eher nicht. So seid ihr doch indes schon da gewesen? Habt indes sie doch gesprochen? Nun sagt, wie gefällt euch Recher? Über allen Ausdruck. Allein, sie wiedersehen, das werde ich nie. Nie. Nie, ihr müsstet mir zur Stelle denn versprechen, dass ich sie auf immer, immer soll keinen sehen. Wie wollt ihr, dass ich das verstehe? Mein Vater. Junger Mann. Nicht so, nicht bitte euch, Nathan. Lieber junger Mann. Nicht so, nicht bitte euch, Nathan, ich beschwöre euch. Lieber Freund. Und Sohn? Sohn nicht? Auch dann nicht? Dann nicht einmal, wenn Erkenntlichkeit zum Herzen eurer Tochter der Liebe schon den Weg gebahnt. Ihr schweigt. Ihr überrascht mich, junger Ritter. Ehe ich einmal weiß, was für ein Staufen euer Vater denn gewesen ist. Denn seht, ich habe selbst wohl einen Staufen ehedem gekannt, der Konrad hieß. Nun, wenn mein Vater denn nun ebenso geheißen hätte. Wahrlich? Ich heiße selber ja nach meinem Vater. Kurt ist Konrad. Nun, so war mein Konrad doch nicht euer Vater, denn mein Konrad war, was ihr war, Templer, war nie vermählt. Und darum? Wie? Und darum könnte doch mein Vater wohl gewesen sein. Ihr scherzt. Und ihr nehmt's wahrlich zu genau. Was wär's denn nun? So was von Bastard oder Bankert. Der Schlag ist auch nicht zu verachten. Doch entlasst mich immer meiner Ahnenprobe. Ich will euch eure wiederum entlassen. Nicht zwar, als ob ich den geringsten Zweifel in euren Stammbaum setzte. Gott behüte, ihr könnt ihn Blatt vor Blatt bis Abraham hinauf belegen. Ihr werdet bitter. Doch verdien ich's. Schlug ich denn euch schon was ab? Ach, so vergebt. Nun kommt nur. Kommt. In euer Haus das nicht, da brennt's. Ich will euch hier erwarten, geht. Soll ich sie wiedersehen, so sehe ich sie noch oft genug. Wo nicht, so sah ich sie schon viel zu viel. Ich will mich möglichst eilen. Des Menschen Hirn fasst so unendlich viel und ist doch manchmal auch so plötzlich voll. Von einer Kleinigkeit so plötzlich voll. Lieb ich denn zum ersten Mal? Oder war, was ich als Liebe kenne, Liebe nicht? Ist Liebe nur, was ich jetzt empfinde? Ritter! Ritter! Daher? Ihr? Ich habe mich bei ihm vorbeigeschlichen, aber noch könnt ihr uns sehen, wo ihr da steht. Drum kommt doch näher zu mir. Was gibt's denn? So geheimnisvoll? Was ist's? Ja, wohl betrifft es ein Geheimnis, was mich zu euch bringt, und zwar ein doppeltes. Das eine weiß nur ich, das andere wisst nur ihr. Wie wäre es, wenn wir tauschten? Vertraut mir eures. So vertraue ich euch das meine. Mit Vergnügen. Wenn ich nur erst weiß, was ihr für meines achtet. Gesteht es mir nur gleich, dass ihr sie liebt. Liebt bis zum Unsinn. Und ich sag euch was. Zum Unsinn, wahrlich. Ein Tempelherr, ein Judenmädchen lieben. Scheint freilich wenig Sinn zu haben. Doch zuweilen ist es Sinns in einer Sache auch mehr, als wir vermuten. Und es wäre so unerhört doch nicht, dass uns der Heiland auf Wegen zu sich zöge, die der Kluge von selbst nicht leicht betreten würde. Liebe Daya, nehmt für gestanden an, was ihr verlangt. Dass ich sie liebe, dass ich nicht begreife, wie ohne sie ich leben werde. Das... Gewiss, gewiss. So schwört mir, Ritter, sie zur eurigen zu machen, sie zu retten, sie zeitlich hier, sie ewig dort zu retten. Und wie? Wie kann ich? Kann ich schwören, was in meiner Macht nicht steht? In eurer Macht steht es. Ich bringe es durch ein einzig Wort in eure Macht. Dass selbst der Vater nichts dawider hätte? Ei, was Vater, Vater. Der Vater soll schon müssen. Müssen, da ja. Noch ist er unter Räuber nicht gefallen. Er muss nicht müssen. Nun, so muss er wollen. Muss gern am Ende wollen. Muss und gern? Doch da ja, wenn ich euch nun sage, dass ich selber diese seit ihm anzuschlagen bereits versucht. Was? Und er fiel nicht ein. Er fiel mit einem Misslaut ein, der mich beleidigte. Was sagt ihr, wie? Ihr hättet den Schatten eines Wunsches nur nach Rächer ihm blicken lassen und er wäre vor Freuden nicht aufgesprungen, hätte frostig sich zurückgezogen, hätte Schwierigkeiten gemacht. So ungefähr. So will ich denn mich länger keinen Augenblick bedenken. Und ihr bedenkt euch doch? Der Mann ist sonst so gut. Ich selber bin so viel ihm schuldig, dass er doch gar nicht hören will. Gott weiß, das Herze blutet mir, ihn so zu zwingen. Nun, so wisst denn, Recha ist keine Jüdin, ist ein Christenkind von Christeneltern geboren, ist getauft. Und Nathan? Nicht ihr Vater. Nathan, nicht ihr Vater? Wisst ihr, was ihr sagt? Die Wahrheit, die so oft mich Blutgetränen weinen machen. Nein, er ist ihr Vater nicht. Und hätte sie als eine Tochter nur erzogen? Hätte das Christenkind als eine Jüdin sich erzogen? Ganz gewiss. Sie wüsste nicht? Sie hätte es nie von ihm erfahren, dass sie eine Christin geboren sei und keine Jüdin? Nie. Nathan? Wie der weise, gute Nathan hätte sich erlaubt, die Stimme der Natur so zu verfälschen? Daya, ihr habt mir allerdings etwas vertraut, was mich verwirrt. Drum lasst mir Zeit, drum geht. Wenn ihr aber dann sie nach Europa führt, so lasst ihr doch mich nicht zurück. Das wird sich finden, geht nur geht. Guter Bruder, da seid ihr ja. Ich habe euch lange schon gesucht. Mich, Herr? Ihr kennt mich schon nicht mehr. Doch, doch. Ich glaubte nur, dass ich den Herrn in meinem Leben wieder nie zu sehen bekommen würde. Denn ich hoffte es zu dem lieben Gott. Der liebe Gott, der weiß, wie sauer mir der Antrag ward, den ich dem Herrn zu tun verbunden war. Er weiß, wie sehr ich mich gefreut, im Innersten gefreut, dass ihr so rund das alles ohne viel Bedenken von euch wiest, was einem Ritter nicht geziemt. Nun kommt ihr doch, nun hat's doch nachgewirkt. Ihr wisst es schon, warum ich komme, kaum weiß ich es selbst. Ihr habt's nun überlegt, habt nun gefunden, dass der Patriarch so Unrecht doch nicht hat, dass er und Geld durch seinen Anschlag zu gewinnen. Mein frommer, lieber Mann, gebt euch zufrieden, deswegen komme ich nicht. Ich komme bloß, den Patriarchen über eine Sache um Rat zu fragen. Ihr den Patriarchen? Ein Ritter? Einen Pfaffen? Ja, die Sache ist ziemlich pfäffisch. Gleichwohl fragt der Pfaffe den Ritter nie. Die Sache sei auch noch so ritterlich. Ich danke euch, Bruder. Danke euch für den guten Wink. Freilich, wenn ich nur für mich zu handeln hätte. Freilich, wenn ich Rechenschaft nur mir zu geben hätte, was brauchte ich eures Patriarchen? Was, Patriarch? Seid ihr mein Patriarch? Ich will ja doch den Christen mehr im Patriarchen als den Patriarchen in dem Christen fragen. Die Sache ist die... Nicht weiter, Herr, nicht weiter. Wozu? Der Herr verkennt mich. Wer viel weiß, hat viel zu sorgen, und ich habe ja mich einer Sorge nur gelobt. Dort kommt zu meinem Glück er selbst. Bleibt hier nur stehen. Er hat euch schon erblickt. Ich wich ihm lieber aus. Wär nicht mein Mann. Ein dicker, roter, freundlicher Prälat. Und welcher Prunk. Ihr solltet ihn erst sehen, nach Hofe sich erheben. Jetzt kommt er nur von einem Kranken. Nun, Herr Ritter, sehr erfreut's, den braven jungen Mann zu sehen. Ei, noch sogar jung? Nun, mit Gottes Hilfe, daraus kann etwas werden. Mehr, ehrwürdiger Herr, wohl schwerlicher als schon ist. Und er noch was weniger. Womit wär wohl dem Herrn zu dienen? Mit dem Nämlichen, woran es meiner Jugend fehlt. Mit Rat. Oh, recht gern. Nur ist der Rat auch anzunehmen. Doch blindlings nicht. Na, wer sagt denn? Ei, freilich muss niemand die Vernunft, die Gott ihm gab, zu brauchen, unterlassen, wo sie hingehört. Gehört sie aber überall denn hin? Oh nein. Was ist es denn, worüber unseren Rat für jetzt der Herr verlangt? Gesetzt, ehrwürdiger Vater, ein Jude hätte ein einzig Kind, es sei ein Mädchen, das er mit der größten Sorgfalt zu allem Guten auferzogen, das er liebe mehr als seine Seele, das ihn wieder mit der frömmsten Liebe liebe. Und nun wird unser einem hinterbracht, dies Mädchen sei des Juden Tochter nicht. Er habe es in der Kindheit aufgelesen, gekauft, gestohlen, was ihr wollt. Man wisse, das Mädchen sei ein Christenkind und sei getauft. Der Jude habe es nur als Jüdin erzogen, lass es nur als Jüdin und als seine Tochter so verharren. Sagt ehrwürdiger Vater, was wir hierbei wohl zu tun? Mich schaudert. Doch zuallererst erkläre sich der Herr, ob so ein Fall ein Faktum oder eine Hypothese. Ob der Herr sich das nur so dichtet oder ob's geschehen und fortfährt zu geschehen. Ich glaubte, das sei eins, um euer hochehrwürden Meinung bloß zu vernehmen. Eins? Da seht der Herr, wie sich die stolze menschliche Vernunft im Geistlichen doch irren kann. Mitnichten! Denn ist der vorgetragene Fall nur so ein Spiel des Witzes, so verlohnte sich der Mühe nicht, im Ernst ihn durchzudenken. Ich will den Herrn damit auf das Theater verwiesen haben, wo dergleichen Pro et Contra sich mit vielem Beifall könnte behandeln lassen. Hat der Herr mich aber nicht bloß mit einer theatralischen Schnurre zum Besten? Ist der Fall ein Faktum? Hätte er sich wohl gar in unserer lieben Stadt Jerusalem ereignet? Ja, alsdann... Und was alsdann? Dann wäre an dem Judenfördersams die Strafe zu vollziehen, die päpstliches und kaiserliches Recht so einem Frevel, so einer Lastertat bestimmen. So. Ja. Und zwar bestimmen, ob besagte Rechte dem Juden, welcher einen Christen zur Apostasie verführt, den Scheiterhaufen, den Holzstoß. So. Ja. Und wie viel mehr dem Juden, der mit Gewalt ein armes Christenkind dem Bunde seiner Taufe entreißt? Denn ist nicht alles, was man Kindern tut, Gewalt? Zu sagen, ausgenommen, was die Kirche an Kindern tut. Wenn aber nun das Kind, erbarmte seiner Sicht der Jude nicht, vielleicht im Elend umgekommen wäre. Tut nichts. Der Jude wird verbrannt. Denn besser, es wäre hier im Elend umgekommen, als dass zu seinem ewigen Verderben es so gerettet ward. Zudem, was hat der Jude Gott denn vorzugreifen? Gott kann, wen er retten will, schon ohne ihn retten. Auch trotz ihm sollte ich meinen selig machen. Tut nichts. Der Jude wird verbrannt. Das geht mir nahe. Besonders, da man sagt, er habe das Mädchen nicht so sehr in seinem, als vielmehr in keinem Glauben auferzogen. Und sie von Gott nicht mehr, nicht weniger gelehrt, als der Vernunft genügt. Tut nichts. Der Jude wird verbrannt. Was, ein Kind ohne allen Glauben erwachsen lassen? Wie die große Pflicht zu glauben, ganz und gar ein Kind nicht lehren? Das ist zu arg. Mich wundert's sehr, Herr Ritter, euch selbst... Er wird geherrt, das Übrige, wenn Gott will, in der Beichte. Was? Lass mir nun nicht einmal Rede stehen? Den Bösewicht, den Juden mir nicht nennen? Oh, da weiß ich Rat. Ich gehe sogleich zum Sultan. Saladin, vermöge der Kapitulation dir beschworen, muss uns schützen. Gottlob, wir haben das Original, wir haben seine Hand, sein Siegel. Schade, dass ich nicht den trefflichen Sermon mit besserer Muße genießen kann. Ich bin zum Saladin gerufen. Ja? So. Nun freilich. Oh, ich weiß. Der Herr hat Gnade gefunden vor Saladin. Ich bitte meiner nur, im Besten bei ihm eingedenk zu sein. Mich treibt der Eifer Gottes lediglich. Was ich zu viel tue, tue ich ihm. Das wolle der Herr doch ja erwägen. Und nicht wahr, Herr Ritter, das vorhin erwähnte von dem Juden war nur ein Problema, ist zu sagen... Ein Problema. Dem ich tiefer doch auf den Grund zu kommen suchen muss. Das wäre so wiederum ein Auftrag für den Bruder Bonafides. Wer ist da? Der Tempelherr. Komm. Ich, dein Gefangener, Sultan. Mein Gefangener? Wem ich das Leben schenke, werde ich dem nicht auch die Freiheit schenken. Was dir ziemt zu tun, ziemt mir erst zu vernehmen, nicht vorauszusetzen. Aber, Sultan, Dank, besonderen Dank dir für mein Leben zu beteuern, stimmt mit meinem Stand und meinem Charakter nicht. Es steht in allen Fällen zu deinen Diensten wieder. Brauch es nur nicht wieder mich. Zwar ein paar Hände mehr, die gönnt ich meinem Feinde gern.

Wie das? Nun, freilich allerdings. Ei, seht mich doch recht an. Der Reitknecht, der bin ich. Seid ihr? Der Herr, von welchem ich euch's brachte, war, ist mir recht, ein Herr von Villeneck. Wolf von Villeneck. Richtig. Weil die Mutter kurz vorher gestorben war, so sandt er's euch. Und traf ich euch, damit nicht in Daron. Ganz recht. Nun, wo ist es denn? Es ist doch wohl nicht etwa gar gestorben? Lasst's lieber nicht gestorben sein. Wenn sonst nur niemand um die Sache weiß, so hat es gute Wege. Hat es? Traut mir, Nathan, denn seht, ich denke so. Es war ja wohl natürlich, wenn das Christentöchterchen recht gut von euch erzogen werden sollte, dass ihr's als euer Eigentöchterchen erzögt. Freilich, klüger hättet ihr getan, wenn ihr die Christin durch die zweite Hand als Christin auferziehen lassen, aber dann hättet ihr das Kindchen eures Freundes auch nicht geliebt. Und Kinder brauchen Liebe. In solchen Jahren mehr als Christentum. Zum Christentum hat's noch immer Zeit. Wenn nur das Mädchen sonst gesund und fromm vor euren Augen aufgewachsen ist, so blieb's vor Gottes Augen, was es war. Und ist denn nicht das ganze Christentum aufs Judentum gebaut? Es hat mich oft geärgert, hat mir Tränen genug gekostet, wenn Christen gar so sehr vergessen konnten, dass unser Herr ja selbst ein Jude war. Ihr guter Bruder müsst mein Fürsprach sein, wenn Hass und Gleisnerei sich gegen mich erheben sollten. Wegen einer Tat... Nur ihr sollt sie wissen. Nehmt sie aber mit ins Grab. Ihr seid gerührt und euer Auge steht voll Wasser. Ihr traft mich mit dem Kinde zu Daron. Ihr wisst wohl aber nicht, dass wenig Tage zuvor in Gat die Christen alle Juden mit Weib und Kind ermordet hatten. Wisst wohl nicht, dass unter diesen meine Frau mit 7 hoffnungsvollen Söhnen sich befunden, die meines Bruders Hause, zu dem ich sie geflüchtet, insgesamt verbrennen müssen. Allgerechter! Als ihr kamt, hatt ich 3 Tag und Nacht in Asch und Staub vor Gott gelegen und geweint. Geweint, mit Gott auch wohl gerechtet, gezürnt, getobt, mich und die Welt verwünscht, der Christenheit den unversöhnlichsten Hass zugeschworen. Ich glaub's euch wohl. Doch nun kam die Vernunft allmählich wieder. Sie sprach mit sanfter Stimme. Und doch war auch Gottes Ratschluss das. Wohlan, komm, übe, was du längst begriffen hast, was sicherlich zu üben schwerer nicht als zu begreifen ist, wenn du nur willst. Steh auf. Ich stand und rief zu Gott, ich will. Willst du nur, dass ich will? Indem stiegt ihr vom Pferd und überreichtet mir das Kind in euren Mantel eingehüllt. Was ihr mir damals sagtet, was ich euch, habe ich vergessen. So viel weiß ich nur. Ich nahm das Kind, trug's auf mein Lager, küsst es, warf mich auf die Knie und schluchzte. Gott, auf 7... doch nun schon eines wieder. Nathan, ihr seid ein Christ. Bei Gott, ihr seid ein Christ. Ein besserer Christ war nie. Und ob mich 7-fache Liebe schon bald an dies einzige fremde Mädchen band, ob der Gedanke mich schon tötet, dass ich meine 7 Söhne in ihr aufs Neue verlieren soll. Wenn sie von meinen Händen die Vorsicht wieder fordert, ich gehorche. Nur muss der erste Beste mir sie nicht entreißen wollen. Nein, gewiss nicht. Wer auf sie nicht größere Rechte hat als ich, muss frühere zum Mindesten haben. Freilich. Die ihm Natur und Blut erteilen. Meine ich es auch. Drum nennt mir nur geschwind den Mann, der ihr als Bruder oder Ohm, als Vetter oder sonst als Sipp verwandt. Ihm will ich sie nicht vorenthalten. Ja, wisst ihr denn nicht wenigstens, was für Geschlechts die Mutter war? War sie nicht eine Staufin? Wohl möglich. Doch halt, da fällt mir ein, dass ich vom seligen Herrn ein Büchelchen noch hab. Ich zog's ihm aus dem Busen, als wir ihn bei Ascalon verschachten. Nun? Es sind Gebete drin. Wir nennen's ein Brevier. Das, dachte ich, kann ein Christenmensch ja wohl noch brauchen. Ich nun freilich nicht. Ich kann nicht lesen. Tut nichts, nur zur Sache. In diesem Büchelchen stehen vorn und hinten, wie ich mir sagen lassen, mit des Herrn selbeigener Hand die Angehörigen von ihm und ihr geschrieben. Geht. Lauft, holt mir das Büchelchen, geschwind. Ich bin bereit, mit Gold es aufzuwiegen. Und tausend Dank dazu, eilt, lauft! Recht gern. Ins Haus nun will ich einmal nicht. Er wird sich endlich doch wohl sehen lassen. Will's noch erleben, dass er sich's verbittet, vor seinem Hause mich so fleißig finden zu lassen. Ach, ich bin doch aber auch sehr ärgerlich. Was hat mich denn nun so verbittert gegen ihn? Er sagte ja noch, schlüg er mir nichts ab. Wie? Sollte wirklich wohl in mir der Christ noch tiefer nisten als in ihm der Jude? Der kennt sich recht. Ach, Rechers wahrer Vater bleibt, trotz dem Christen, der sie zeugte, bleibt in Ewigkeit der Jude. Wenn ich sie mir lediglich als Christenmädchen denke, sie ohne alles das mir denke, was allein ihr so ein Jude geben konnte, sprich, Herz, was wär an ihr, das dir gefiel? Nichts. Wenig. Selbst ihr Lächeln wäre nichts als sanfte, schöne Zuckung ihrer Muskeln. Wer, was sie lächeln macht, des Reizes unwert. Nein, selbst ihr Lächeln nicht. Ich habe es ja wohl schöner noch an Aberwitz, an Tant, an Schmeichler und an Buhler verschwenden sehen. Hat's da mich auch bezaubert? Hat's da mir auch den Wunsch entlockt, mein Leben in seinem Sonnenscheine zu verflattern? Was habe ich Querkopf nun gestiftet? Was freue ich mich nicht deiner? Süßes Mädchen, sei so beklemmt nur nicht, so schüchtern. Sei munter, sei gesprächiger, vertrauter. Prinzessin? Nicht doch, nicht Prinzessin. Nenn mich Sita, deine Freundin, deine Schwester. Was du nicht alles weißt, nicht alles musst gelesen haben. Ich gelesen? Ich kann kaum lesen. Ein wenig meines Vaters Hand. Ich meinte, du sprichst von Büchern. Na, allerdings von Büchern. Nun, Bücher wird mir wahrlich schwer zu lesen. Im Ernst? Mein Vater liebt die kalte Buchgelehrsamkeit zu wenig. Und was du weißt? Weiß ich allein aus seinem Munde. Und könnte bei den meisten dir noch sagen, wie, wo, warum er mich's gelehrt. So lernt mit eins die ganze Seele. Oh, was ist dein Vater für ein Mann? Nicht wahr? Und diesen Vater... Was ist dir, Liebe? Diesen Vater. Gott, du weinst. Diesen Vater soll ich verlieren. Du, verlieren ihn nimmermehr. Nein, meine Freundin, meine Schwester, gib das nicht zu. Gib nimmer zu, dass mir ein anderer Vater aufgedrungen werde. Ein anderer Vater? Aufgedrungen dir? Wer kann das? Kann das auch nur wollen, Liebe? Wer? Meine gute, böse Daya kann das wollen. Wer ist sie? Eine Christin, die in meiner Kindheit mich gepflegt. Mich so gepflegt, du glaubst nicht, Gott vergelt es ihr. Die aber mich auch so geängstigt, mich so gequält. Und über was? Warum? Wie? Ach, die arme Frau, ich sag dir, sie heißt eine Christin. Muss aus Liebe quälen. Ist eine von den Schwärmerinnen, die den allgemeinen, einzig wahren Weg nach Gott zu wissen wähnen. Sie sagt, ich sei aus christlichem Geblüte. Sei getauft, sei Nathans Tochter nicht. Er nicht mein Vater. Gott, er nicht mein Vater. Sita, Sita, sieh mich aufs Neue zu deinen Füßen. Recher, nicht doch, steh auf. Mein Bruder kommt. Steh auf. Was gibt's hier, Sita? Du weißt ja. Unseres Nathans Tochter? Was fehlt dir? Komm doch zu dir, Kind. Der Sultan. Ich steh nicht auf. Ehe er mir nicht verspricht. Komm, Ich verspreche, sei es, was es will. Nicht mehr, nicht weniger, als meinen Vater mir zu lassen und mich ihm. Lass dir doch nicht bange sein. Und weißt du was? Sobald der Väter zwei sich um dich streiten, lass sie beide, nimm den dritten, nimm dann mich zu deinem Vater. O tu's, o tu's. Doch halt, mir fällt noch viel was Besseres bei. Was brauchst du denn der Väter überhaupt, wenn sie nun sterben? Bei Zeiten sich nach einem umgesehen, der mit uns um die Wette leben will. Kennst du noch keinen? Mach sie nicht erröten. Das hab ich allerdings mir vorgesetzt. Ich habe deinen Vater Nathan und noch einen. Einen noch hierher bestellt. Errätst du ihn? Sie sind doch etwa nicht schon da. Sie sind es, Bruder. Ach, meine guten, lieben Freunde. Nathan, dein Geld kannst du dir wiederholen lassen. Die Karawane ist da. Ich bin so reich nun wieder, als ich lange nicht gewesen. Und warum zuerst von dieser Kleinigkeit? Ich sehe dort ein Aug in Tränen, das zu trocknen mir weit angelegener ist. Drecher, du hast geweint. Was fehlt dir? Bist doch meine Tochter noch. Mein Vater. Wenn deinem Herzen sonst nur kein Verlust droht, dein Vater ist dir unverloren. Keiner, keiner sonst. Sonst keiner? Nun, so habe ich mich betrogen. Was man nicht zu verlieren fürchtet, hat man zu besitzen nie geglaubt und nie gewünscht. Das ändert Nathan, das ändert alles. Komm. Liebes Mädchen, komm, nimm's mit ihm nicht so genau. Komm, beschäm ihn, tu, was ihm zu tun geziemte. Bekenn ihm deine Liebe, trage dich ihm an. Komm, Liebe. Halt, Saladin, halt, Sita. Hier hat noch einer mitzusprechen. Wer? Ihr Bruder. Rechers Bruder? Mein Bruder? So habe ich einen Bruder? Wo ist denn dieser Bruder? Noch nicht hier? Nur Geduld. Er hat dir einen Vater aufgebunden, wird er keinen Bruder für sie finden. Das hat noch gefehlt. Gut, fahr nur sofort. Natürlich, Ritter. Argwohn folgt auf Misstrauen. Wenn ihr mich eures wahren Namens gleichgewürdigt hättet. Wie? Ihr seid kein Staufen. Wer bin ich denn? Heißt Kurt von Staufen nicht. Wie heiß ich denn? Heißt Loy von Villeneck. Eure Mutter... Die war eine Staufin. Ihr Bruder, euer Ohm, der euch erzogen, dem eure Eltern euch in Deutschland ließen, als von dem rauen Himmel dort vertrieben sie wieder hier zu Lande kamen, der hieß Kurt von Staufen, mag an Kindestadt vielleicht euch angenommen haben. Und er lebt doch noch. Er selbst ist tot. Ich kam erst mit der letzten Verstärkung unseres Ordens. Aber was hat mit diesem allen Rechers Bruder zu schaffen? Euer Vater. Wie, auch den habt ihr gekannt? Er war mein Freund. War euer Freund? Ist's möglich, Nathan? Nannte sich Wolf von Villeneck. Aber war kein Deutscher. Ihr wisst auch das? War einer Deutschen nur vermählt. War eurer Mutter nur nach Deutschland auf kurze Zeit gefolgt. Nicht mehr. Ich bitte euch, Nathan. Aber Richards Bruder. Richards Bruder. Seid ihr. Ich ihr Bruder? Er mein Bruder? Geschwister? Sie Geschwister? Ach, mein Bruder. Ihr Bruder? Kann nicht sein. Sein Herz weiß nichts davon. Ihr nehmt und gebt mir, Nathan, mit vollen Händen bei. Nein, ihr gebt mir mehr, als ihr mir nehmt. Unendlich mehr. Ach, Recher, meine Schwester. Nathan, auf ein Wort. Ein Wort. Hör doch, Nathan. Sagtest du vorhin nicht... Was? Aus Deutschland sei ihr Vater nicht gewesen. Ein geborener Deutscher nicht? Wo war er sonst denn her? Das hat er selbst mir nie vertrauen wollen. Aus seinem Munde weiß ich nichts davon. Und war kein Abendländer? Oh, dass er der nicht sei, gestand er wohl. Er sprach am liebsten Persisch. Persisch? Persisch? Was will ich mehr? Er ist's. Er war's. Wer? Mein Bruder. Ganz gewiss. Mein Assad. Ganz gewiss. Nun... Wenn du selbst darauf verfällst, nimm die Versicherung hier in diesem Buche. Ach, seine Hand. Auch die erkenne ich wieder. Noch wissen sie von nichts. Noch steht's bei dir allein, was sie davon erfahren sollen. Ich meines Bruders Kinder nicht erkennen? Ich sie dir wohl lassen? Sie sind es, Sitter! Sind's! Sind beide meines, deines Bruders Kinder. Was höre ich? Mein Sohn, mein Assad, meines Assads Sohn. Ich deines Bluts. So waren jene Träume, womit man meine Kindheit wiegte, doch mehr als Träume. Ich bliebe Rechas Vater gar zu gern. Doch kann ich's denn nicht bleiben, auch wenn ich aufhöre, es zu heißen? Oh, meine Kinder, meine Kinder.